Die Männer an Bord mussten bereits einige, wenn auch noch nicht den 20. Teil der Gefahren erkannt haben, die ihr todgeweihtes Schiff umgaben. Bei jeder Pause, die der launenhafte Wind machte, mussten sie gewahr werden, wie sehr die Strömung sie zurücktrieb. Je fruchtloser der Kampf, umso straffer zogen sie die Taue. Mit jeder Minute donnerte und schäumte die steigende Flut über neuen, begrabenen Riffen. Wieder und wieder brachen sich die Sturzwellen in dröhnendem Verderben unmittelbar unter dem Schiffsbug, und in den Wogentälern trieb brauner Schlick und triefender Tang. Wahrlich, jetzt galt es, die Gewalt über das Tauwerk zu behalten. Gott weiß es, an Bord jenes Schiffes war keine einzige Hand müßig. Und den Ablauf dieser, für jedes menschlich fühlende Herz so grauenvollen Szene, verfolgte mein irregeleiteter Onkel mit gespannter Aufmerksamkeit und wollüstiger Kennermiene. Als ich mich umwandte, um den Berg hinabzugehen, lag er oben flach auf dem Bauch, die ausgestreckten Hände im Heidekraut verkrampft, geistig und körperlich, scheinbar um Jahre verjüngt. In trüber Stimmung langte ich zu Hause an und wurde bei Marys Anblick noch niedergeschlagener. Ich fand sie mit gelassener Miene, die kräftigen Arme entblößt, beim Brotbacken. Schweigend nahm ich einen Haferkuchen von der Anrichte und setzte mich nieder, um zu essen. »Bist du müde?«, fragte sie nach einer Weile. »Nicht so sehr ermüdet, Mary«, antwortete ich, mich erhebend, »als des Aufschubs und vielleicht auch dieses Ortes müde. Du kennst mich gut genug, um, was ich auch sage, gerecht zu beurteilen. Nun, Mary, des einen darfst du sicher sein. Du wärest besser an jedem anderen Ort als hier.« »Das eine weiß ich jedenfalls«, gab sie zur Antwort. »Ich werde dort sein, wo meine Pflicht ist.« »Du vergisst, dass du auch eine Pflicht gegen dich selber hast«, sagte ich. »So, so«, entgegnete sie, heftig den Teig schlagend. »Hast du das etwa in der Bibel gelesen?« »Mary«, sagte ich feierlich, »du darfst mich jetzt nicht auslachen. Gott weiß, dass mir nicht nach Lachen zumute ist. Das Allerbeste wäre, wir könnten deinen Vater mitnehmen. Aber ob mit oder ohne ihn, ich will dich von ihr fortwissen, mein Mädchen, um deinet, meinet und auch deines Vaters willen möchte ich dich weit, weit von ihr fortwissen. Ich bin mit anderen Gedanken hierher gekommen. Ich bin hergekommen wie einer, der nach Hause kommt. Jetzt ist alles anders, und ich habe nur noch den einen Gedanken und die eine Hoffnung, zu fliehen. Ja, das ist das Wort, von dieser verfluchten Insel zu fliehen, wie ein Vogel des Vogelstellers Schlinge flieht.« Sie hatte mittlerweile mit ihrer Arbeit aufgehört. »Und glaubst du wirklich?«, sagte sie. »Glaubst du wirklich, ich hätte weder Augen noch Ohren?